Als ich vor etwa 10, oder nein, mittlerweile vor 11 Jahren nach Deutschland kam, war ich gerade Mitte 20 und konnte anfangs weder gut Deutsch, noch hatte ich eine Vorstellung davon, was ich beruflich machen könnte. In meinem Heimatland hatte ich zwar schon in verschiedenen Berufen gejobbt, aber eine richtige Ausbildung habe ich nie genossen. In Deutschland wurde mir schnell klar, dass ich dies nachholen muss, wenn ich einen Beruf ergreifen will. Der erste entscheidende Schritt war aber, Deutsch zu lernen. Nachdem ich in Deutschland die B2-Prüfung bestanden hatte, wollte ich mich um einen Ausbildungsplatz zum Altenpfleger bewerben. Voraussetzung war aber ein der mittleren Reife vergleichbarer Schulabschluss. Also besuchte ich zunächst eine Abendrealschule und konnte dann nach 2 Jahren endlich mit der Ausbildung beginnen. Die Ausbildung dauerte 3 Jahre und war für mich teilweise sehr anstrengend, denn das Ganze lief nach dem sogenannten dualen System. Das heißt, dass ich neben der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule den praktischen Teil der Ausbildung in einem Seniorenheim machte. Für mich war das kein einfacher Weg, aber die ganze Mühe hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Seit 4 Jahren arbeite ich nun Vollzeit in einem Altenheim und bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Die meiste Zeit verbringe ich damit, alte Menschen zu pflegen und zu betreuen, indem ich sie zum Beispiel bei der täglichen Körperpflege, beim An- und Ausziehen oder beim Essen und Trinken unterstütze. Auch die Freizeitgestaltung und die medizinische Versorgung gehören zu meinen Aufgaben. Besonders die medizinische Versorgung ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, denn ich muss die Medikamente nach ärztlicher Verordnung zusammenstellen und verabreichen. Außerdem überprüfe ich den aktuellen Gesundheitszustand der Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenheims, indem ich zum Beispiel regelmäßig ihren Blutzucker und ihren Blutdruck messe. Alles, was ich tue, muss ich auch entsprechend dokumentieren. Über jede Person, die ich betreue, erstelle ich elektronische Berichte und Protokolle, die ich bei jedem Schichtwechsel mit meinen Kolleginnen und Kollegen bespreche. Nach den 4 Jahren Erfahrung kann ich sagen, dass meine Arbeit für mich nicht nur ein Beruf, sondern tatsächlich eine echte Berufung ist. Wenn man allerdings nicht so viel Geduld, Optimismus und Hilfsbereitschaft mitbringt, sollte man sich lieber etwas anderes suchen.